Ritter Toggenburg von Friedrich von Schiller. Ritter, treue Schwesterliebe, widmet euch dies Herz. Fordert keine andere Liebe, denn es macht mir Schmerz. Ruhig mag ich euch erscheinen, ruhig gehen sehn. Eure Augen stilles Weinen kann ich nicht verstehn. Und er hört's mit stummem Harme, reißt sich blutend los, presst sie heftig in die Arme, schwingt sich auf sein Ross, schickt zu seinen Mannen allen in dem Lande Schweiz, nach dem heil'gen Grab sie wallen, auf der Brust das Kreuz. Große Taten dort geschehen durch der Helden Arm, ihres Helmes Büsche wehen in der Feinde Schwarm. Und des Toggenburgers Name schreckt den Muselmann, doch das Herz von seinem Grame nicht genesen kann. Und ein Jahr hat er's getragen, trägt's nicht länger mehr, Ruhe kann er nicht erjagen und verlässt das Heer. Sieht ein Schiff an Joppes Strande, das die Segel bläht, schiffet heim zum teuren Lande, wo ihr Atem weht. Und an ihres Schlosses Pforte klopft der Pilger an. Ach, und mit dem Donnerworte wird sie aufgetan. Die ihr suchet, trägt den Schleier, ist des Himmels Braut, gestern war des Tages Feier, der sie Gott getraut. Da verlässet er auf immer seiner Väter Schloss, seine Waffen sieht er nimmer, noch sein treues Ross. Von der Toggenburg hernieder steigt er unbekannt, denn es deckt die edeln Glieder härenes Gewand. Und erbaut sich eine Hütte jener Gegend nah, wo das Kloster aus der Mitte düstrer Linden sah, harrend von des Morgens Lichte bis zu Abends Schein, stille Hoffnung im Gesichte, saß er da allein. Blickte nach dem Kloster drüben, blickte stundenlang nach dem Fenster seiner Lieben, bis das Fenster klang, bis die Liebliche sich zeigte, bis das teure Bild sich ins Tal herunterneigte, ruhig, engelmild. Und dann legt er froh sich nieder, schlief getröstet ein, still sich freuend, wenn es wieder Morgen würde sein. Und so saß er viele Tage, saß viel Jahre lang, harrend ohne Schmerz und Klage, bis das Fenster klang, bis die Liebliche sich zeigte, bis das teure Bild sich ins Tal herunterneigte, ruhig, engelmild. Und so saß er, eine Leiche, eines Morgens da, nach dem Fenster noch das bleiche, stille Antlitz sah.